Der RTDE Podcast. Die Meinung. Von Thomas Frank. Schon vergessen? Vitali Klitschko saß mit Antisemiten und Rechtsextremen im selben Boot. Bei uns sind er und sein Bruder wahre Helden und Lichtgestalten. Verschwiegen wird aber, dass Vitali Klitschko mit Antisemiten und Neonazis in einem Boot saß. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Doch im Angesicht des Hasses auf Putin wird das einfach hingenommen. Wer mit Rechtsextremen bündelt, ist hierzulande ein Paria, ein Ausgestoßener, der nie wieder einen Fuß in das gesellschaftliche oder mediale Leben setzen wird. Er wird verachtet, ausgegrenzt, überwacht, kontrolliert und seine Existenz zerstört. So lautet das ungeschriebene gesellschaftlich-mediale Gesetz. Doch das gilt offenbar nicht für alle. Denn scheinbar gibt es gute Nazi-Bündler und die von den Medien auch noch in den Himmel gelobt werden und uns unumwunden als Helden präsentiert werden. Vitali Klitschkos bedenkliche Zusammenarbeit mit Antisemiten und Rechtsextremen. Das gilt augenscheinlich für Vitali Klitschko. Denn mit Beginn der Proteste in der Ukraine im Jahr 2013 bildete die rechtsextreme Svoboda-Partei gemeinsam mit Klitschkos UDA-Partei und der allukrainischen Vereinigung Vaterland von Julia Timoschenko ein oppositionelles Dreierbündnis mit dem Ziel, den ukrainischen Präsident Viktor Janukowitsch abzusetzen. Verschwiegen wird hierzulande, dass Vitali Klitschko damals mit den Antisemiten und Neonazis von Svoboda in einem Boot saß. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Immerhin ist Klitschko bis heute noch Bürgermeister in Kiew und mit seinem Bruder gehört er zu den Superhelden der Axel Springer Presse, allen voran der Bild. Im Februar 2014 traute sich die Süddeutsche Zeitung noch, Klitschko deswegen zu kritisieren. Sie schrieb: Oleg Tjaknibok ist der Kopf der rechtsextremen Svoboda und enger Verbündeter von Vitali Klitschko. Der Zweck heiligt die Mittel. Und manchmal auch die Auswahl der Partner. So erklärt jedenfalls der im Westen geschätzte ukrainische Oppositionelle Vitali Klitschko, warum er mit einer umstrittenen Partei zusammenarbeitet. Und weiter? Die offizielle Bezeichnung der Parteiideologie lautet Sozialnationalismus. Die phonetische Ähnlichkeit zum Nationalsozialismus, der Ideologie der NSDAP, ist hier offensichtlich. Ungeniert bediente sich die Partei auch der Symbolik des Dritten Reichs. Selbst die Friedrich-Ebert-Stiftung verurteilte damals noch das Verhalten der Opposition um Klitschko. Sie distanziere sich nicht eindeutig von Svobodas antisemitischer, fremdenfeindlicher und rassistischer Rhetorik. Sie habe damit Svoboda in den Augen der Öffentlichkeit vom Stigma befreit, sie legitimiert und ihr den Anschein gegeben, als sei sie als Partner mit anderen Parteien gleichwertig. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute wagen es Medien und Politiker nicht mehr, Klitschkos damalige Nähe zu den Neonazis, Rechtsextremen und Antisemiten von Svoboda auch nur in den Mund zu nehmen. So verwundert es nicht, dass dieser niemals dafür zur Verantwortung gezogen wurde. Im Gegenteil sogar. Klitschko und sein Bruder werden als Helden präsentiert, die selbstlos und mutig ihr Land verteidigen. Der Hass auf Putin ist so groß, dass man anscheinend selbst die frühere Nähe zu Nazis in Kauf nimmt, die für jeden anderen das sichere Aus in der Öffentlichkeit bedeuten würde. Hintergründe, die man wissen muss. Die Svoboda-Partei wurde im Jahr 1995 gegründet. Sie ist offen antirussisch und ihr Vorsitzender äußerte sich des Öfteren antisemitisch. Im Dezember 2012 setzte das Simon-Wiesenthal-Zentrum Svobodas Parteichef Tjaknibok und seinen Stellvertreter Ihor Miroschnitschenko auf Platz 5 seines Top 10 Anti-Semitic, Anti-Israel-Slurs. Tjaknibok hatte zuvor behauptet, die Ukraine werde von einer russisch-jüdischen Mafia regiert. Am 28. April 2013 organisierte die Partei Svoboda unter Teilnahme eines Abgeordneten in Lov, Lemberg, eine Kundgebung anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der SS-Division Galizien. Die deutsche Bundesregierung schätzte Svoboda im August 2013 aufgrund einer kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke als eine rechtspopulistische und nationalistische Partei ein, die zum Teil rechtsextreme Positionen vertrete. Nach einer Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung mobilisiere der Parteivorsitzende Tjagni Bock antisemitische Ressentiments, Fremdenfeindlichkeit und ukrainischen Isolationismus. Bei der letzten Parlamentswahl 2019 trat Svoboda in einem Wahlbündnis verschiedener nationalistischer Organisationen an und scheiterte mit 2,4% an der 5%-Hürde, konnte aber mit Oksana Sawtschuk ein Mandat gewinnen. Sawtschuk ist ein führendes Mitglied von Svoboda, die offen den Nazi-Kollaborateur Stefan Bandera und die ukrainische Waffen-SS-Division Galizien verherrlicht. Aufgepasst! Sawtschuk war auch Studentin am Open World Leadership Center des US-Kongresses, das sich 2019 sogar damit brüstete, dass seine Absolventin ins Parlament gewählt worden war. Alles Zufall oder was? Das war der RTDE-Podcast.